Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, unser Thema heute Nacht heißt Verführungstricks. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Also, erzählt mir eure schärfsten Tricks, wie ihr schon Leute rumgekriegt habt. Und andersrum gesehen auch, wie hat man euch schon verführt? Auf welche vielleicht sehr ungewöhnliche Art und Weise? 0130 2911, die kostenfreie Telefonnummer und die kostenfreie Faxnummer 0130 1151 22. Nicole, 20 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Du erzählst mir von deinen Tricks. Ja, also ich gehe jedes Wochenende auf jeden Fall in die Disco. Schön. Und da gehe ich, also ganz am Anfang bin ich halt so in normalen Dress gegangen, so Minirock und Bustier. Halt ohne Slip, weil mir das halt einfach bequemer war, wenn ich dann halt tanze, dann schwitze ich auch und so. Und dann war mir das halt einfach bequemer. Minirock ohne Slip? Ja. Ist ja schon scharf, ne? Ja, wie mini ist der Rock? Ja, da habe ich am Anfang halt nicht dran gedacht, dass das halt so scharf war oder so. Und irgendwann halt ist mir dann aufgefallen, dass dann irgendwie alle Männer so mehr oder weniger auf mich kamen. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, das muss wohl daran liegen. Also die haben dich angeguckt, das heißt auf dich kamen? Ja, man tanzt, wenn man halt tanzt, dann tanzt man auf einer Bühne und dann tanzen alle um dich rum und die kriegen das halt schon mit. Die gucken auch die unteren Rock oder so mehr. Du zogst die Männer magisch an. Ja, so. Die, wie das Licht, die fliegen, wie man so schön sagt. Ja, die und, kamen dann auch halt näher und so. Und du wusstest gar nicht, warum? Nachher habe ich mir schon überlegt, warum, und dann war das halt auch deswegen. Ach, obwohl was. Ich mir das ganz am Anfang nicht so gedacht habe, aber irgendwann ist das ja dann wohl, habe ich mir gedacht, ja. Und da hast du dir gedacht, Mann, das ist die Idee. Ich gehe immer jetzt ohne Slip. Ist das so? Ja, genau. Du gehst jeden Samstag ohne Slip in die Disco. Ja, genau. Wo, in welche Disco gehst du? Ja, nein, sag's jetzt nicht, sonst ist da der Teufel los. Ich würde gern sagen. Ja, das ist also dein Trick. Damit lockst du die Jungs an. Ja, wobei das Problem halt einfach ist, dass das am Anfang ja gar kein Trick war, weil mir das halt einfach so bequemer war. Ja, wenn ich dann schon tanze, dann schwitzt man auch viel und so. Schön luftig von unten. Ja, genau, ja, so. Kann man verstehen. Und, aber irgendwie. Ja, aber kommst du denn jetzt auch, was hat sich denn daraus schon alles so ergeben? Ach, da haben sich schon mehrere One-Night-Stands ergeben, will ich mal sagen, aber. Mhm. Und du führst es auf den nicht vorhandenen Slip zurück. Ja, irgendwie schon, weil wenn man oben auf der, also das sind so verschiedene Podests und wenn man da halt drauf tanzt, dann sehen die das halt auch von unten und... Ist dir das nicht auch peinlich? Doch, so ganz am Anfang war mir das schon peinlich, dann bin ich auch schon öfters runtergegangen vom Podest zum Tanzen, aber irgendwann habe ich mir gedacht, warum auch nicht, das kann auch eine gute Anmache sein und dann habe ich halt auch weitergetanzt. Bist du denn schon mal dumm angemacht worden von anderen Frauen, die das nun nicht gerade so toll finden, was du da machst? Oder ein bisschen plump oder sehr vulgär vielleicht so? Nee, da war bis jetzt nur eine Frau halt, die hat gesagt, so, mach mal, was treibst du da für Spielchen? Warum sind die Männer so scharf? Und dann habe ich ihr das erzählt und sie hat gesagt, ach, du bist ja total bescheuert, warum machst du denn so eine Scheiße? Und ich habe ihr das versucht so zu erklären, dass sie das halt am Anfang... So wie du es uns jetzt auch erklärt hast? Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, du bist ja total bescheuert und ist halt nur weggegangen, so von wegen... Also ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Frau oder der eine oder andere Mann da sicher anderer Auffassung ist als du und das da anders bewertet auch. Hat denn ein Mann, hast du mit einem Mann auch schon mal nach einem One-Night-Stand zum Beispiel, wenn man dann auch mal zum Reden kommt, so denn geredet wird, darüber gesprochen? Nee, bis jetzt, also ich gehe auch ganz ehrlich nicht mit jedem Mann mit. Ich gucke schon, wer das ist, ob der sympathisch ist oder ob der nett aussieht. Also ich gehe nicht mit jedem mit, auf keinen Fall, weil das wäre mir dann auch ein bisschen... Das ehrt dich. Du bist also nicht für jeden zu haben. Nee, auf keinen Fall. Aber so lockst du die Männer an, das ist dein Trick, sie zu verführen, indem du ohne Slip in die Disco gehst. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und viel Erfolg. Ja, danke. Weiterhin, tschüss. Claudia, 21. Ja, hallo. Auch ohne Slip in die Disco? Nee. Wie findest du so, wie findest du sowas? Ich find's, ja, okay. Okay, ja? Also, ja, klar. Unter Umständen könntest du... Wenn du dich gut dabei fühlst, dann... Ja, das ist das Wichtigste. Ist es. Okay. Willst du mir von einem Trick erzählen, den du hast, oder wie man dich verführt nein, hat? Nein, man hat mich gemeinerweise verführt. Aha. Erzähl. Nee, und zwar war ich Sprachkurs in Ecuador. Mhm. Das spricht man da Spanisch, ne? Genau. Ja. Mhm. Und ich kam dann in eine Familie mit 3 Kindern und 2 Erwachsenen. Und der Mann war ja sehr sympathisch. Mhm. Wäre mir sehr sympathisch gewesen, aber gut, ich dachte mir, klar, er ist verheiratet, hat 3 Kinder, mit dem fange ich auf gar keinen Fall was an. Wie alt war er denn? Mitte 30. Ja. Mhm. Schönes Alter. Eben. Und ecuadorianische Männer und Lateinamerikaner. Rassig? Ja, also viel Rhythmus und Temperament. Also doch, ja, also hätte mir gefallen. Aber du hast gesagt, nein, an einen Ehemann gehe ich nicht dran. Okay. Ja, ja. Aber die Geschichte geht dann... Ja, ich ahne schon was, erzähl. Ja, und dann das letzte Wochenende sind sie dann weggefahren. Aha. Wollten am Sonntag zurückkommen, um mich dann zu verabschieden, weil ich bin dann am Montag eben gefahren. Und die Kinder sind irgendwann abgedüst. Mhm. Und die Frau stand in der Küche. Mhm. Und wir tanzen dann so. Also es war eigentlich ganz normal. Man hat so sich eine CD gekauft, die mal reingelegt und dann einfach so getanzt. Und ja, man hat dann auch so getanzt. Und irgendwann fühlte ich dann seine Hand so auf meiner Brust. Aber nur für so den Bruchteil einer Sekunde. Um es räumlich einzuordnen. Die Frau war in der Küche, sagst du? Ja, und ja. In welchem Raum war die? Wir waren im Wohnzimmer, direkt angeschlossen an die Küche. Also du fühltest dann seine Hand? Ja. Zärtlich? Ja. Kann man so sagen. Und dann? Sein Tanz, sei es also sofern man das da als irgendwie so bezeichnen kann. Aber doch. Aber nur für den Bruchteil einer Sekunde, wie gesagt. Und ich dachte mir dann irgendwie, ja, was war das jetzt? War das jetzt Zufall oder war es Absicht? Und es stellte sich dann relativ schnell raus, dass er ging mir dann eben unter die Bluse. Mhm. Und es stellte sich dann eben raus, dass es nicht nur Zufall war. Er hatte feste Absichten. Ja, ja. Mein Gott, wie aufregend. Und nebenan war die Frau in der Küche. Ja, fürchterlich. Ja, und ist er noch weitergegangen? Es ging dann komischerweise so weiter. Er wollte irgendwie mehr, also ging weiter unter die Bluse, wollte mir die Bluse auch aufmachen. Mhm. Und nö, ich meinte dann, nee, also Moment mal, so Frau nicht. In der Küche und so nicht. Und dann, wie es der Zufall will, ging die Frau zu ihrer Oma. Die hat auch Studenten und die kochen auch immer zusammen. Ja. Und das Haus war praktisch leer. Ah ja. Und ja. Dann ging's zur Sache. Kannst du dir ja vorstellen, was. Dann wolltest du auch. Nein, ich wollte eigentlich nicht. Aber ich höre, dass es dann doch passiert ist. Es ist dann doch passiert, ja. Also es war. Also er hat dich verführt, wie dreist noch. Es fing an, während die Frau in der Küche die Kartoffel schälte. Ja. Nebenan. Ja. Genau. Ja, so sind die Südländer, ne? Die Ecuadorianer. Ja. Ne? Da ist es auch irgendwie ganz normal, dass der Mann dann eben nach der Heirat auch noch 3 Freundinnen nebenbei hat. Ja, wird das geduldet sogar? Nee. Ich habe häufiger mal das Gefühl gehabt, dass die ganze Sache eben mehr oder weniger geduldet ist und dass die Frau sagt, ja, dann muss ich nicht ran. Ach so, dann ist die ein bisschen entlastet, weil die so potent sind, die Jungs. ja. War es denn schön? Ja, in gewisser Weise ja, wobei ich immer noch im Hinterkopf eben hatte, dass erstens jemand reinkommt, weil es waren andere Studenten auch noch da, und zweitens die Frau eben im Hinterkopf, weil mir war die Familie eigentlich total sympathisch. Das heißt, du konntest dich gar nicht richtig fallen lassen? Nee, nicht so. Demzufolge bist du gar nicht so zum Zuge gekommen, sondern mehr eher. Ja, es war im Endeffekt dann auch irgendwo ein Quickie. Wir standen dann praktisch vor der Haustür, also hinter der Haustür, wie auch immer, im Stehen. Und dann plötzlich hörten wir im Schloss etwas sperren. Mhm. Nur leider, oder Gott sei Dank, wie auch immer. Wir waren zwar schon fertig in dem Moment, aber er sperrte eben etwas und ich dann ganz schnell Hose wieder hochgezogen. Und das war's dann. Ganz, ganz hektisch und war aber dann die Nebentür. Also da war praktisch direkt. Aber die Sache war unterbrochen dadurch. Die Sache war natürlich, was heißt, es war schon mehr oder weniger fertig. Aber danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss, Claudia. Okay, alles klar. Tschüss. Ciao. Das Thema heißt, ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, so ihr gerade erst eingeschaltet habt, heißt Verführungstricks. Und ich möchte eure härtesten und dreistesten Verführungstricks hören. Und ich möchte hören, wie man euch vielleicht schon so richtig rumbekommen hat. So auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Es rufen nur Frauen an. Melanie, 18 Jahre. Ja, hallo. Hi. Julia. Hi. Jetzt du zum Thema. Ja, genau. Also ich möchte darüber reden und zwar, ich habe verführt. Du hast verführt. Ja, und ich finde, erstmal zu einer Verführung gehören eigentlich immer mindestens zwei Abende. Zwei Abende? Ja, weil ich finde, dazu gehört irgendwie hemmungslose Leidenschaft. Aha. Und das ist erst möglich am zweiten Abend. Ja, ich finde, das muss ich so richtig aufbauen, die Spannung. Ja, das ist natürlich. Das muss ich dann ja. Total entladen. Vielleicht ist es sogar noch schöner, wenn es noch länger dauert. Ne? Vielleicht ein paar Wochen sogar. Ja. Oder doch, ein paar Monate. Das kann auch sein, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Das wäre mir dann doch etwas zu derb. Und dann geht die Post ab. Ja. Aber du hast bestimmt einen bestimmten Fall jetzt im Sinn, ne? Weswegen du angerufen hast. Ja, ne? Genau. Bei meiner jetzigen Freundin, mit der ich jetzt seit 9 Monaten zusammen bin, habe ich es eigentlich genauso gemacht. Also, wir haben uns kennengelernt auf einer Fete. Und wir haben uns dann 2 Wochen später mal getroffen bei mir zu Hause und es war gegen Abend und ich hatte so ein bisschen langsame Musik laufen, wie man das halt so macht. Mhm. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammen, es war so das erste Mal, dass wir uns richtig getroffen haben. Mhm. Aber dir war klar, dass die Frau auch lesbisch ist? Ja, natürlich, ja. Mhm. Sonst ist das ja noch komplizierter, wenn man da nicht so sicher ist. Ja, hatte ich auch schon, das stimmt, das ist dann etwas unangenehm. Okay, die Grundvoraussetzungen waren geklärt. Genau, ja. Und sie kam eben zu mir und ich hatte langsame Musik laufen und wir haben uns sehr lange erstmal unterhalten und dann baute sich eben langsam so eine kleine Spannung auf. Mhm. Also wir saßen auf meinem Bett und war natürlich schon mal eine gute Voraussetzung eigentlich und wir haben uns dann irgendwann mal nach 3-4 Stunden muss es gewesen sein, das erste Mal geküsst und das war total abartig, das ist mir noch nie bei einer Frau passiert, da ist mir total die Sicherung rausgehauen. Inwiefern? Ja, es war einfach abartig, satirisch gekribbelt überall und ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Hast du den Kuss forciert oder sie? Also ich. Du, also nach 3 Stunden Reden dachtest du, das habe ich mir verdient jetzt. Ja, und genau. Jetzt ran an die Frau. So ungefähr, es war eigentlich schon klar irgendwie, dass ich da so ein bisschen was abspielen werde, dass wir vielleicht eine gemeinsame Zukunft haben. Mhm. Und es hat aber dann doch 3 Stunden eigentlich gedauert, bis wir uns da ein bisschen näher gekommen sind. Und dann? Ja, dann haben wir uns eben geküsst und auf einmal lagen wir aufeinander und pure Lust und ich habe mir dann aber irgendwie gedacht, das kann man auch noch steigern. Mhm. Und ich wollte es eben so richtig verführen. Ja. Weil sie war noch relativ neu in der Szene und ich habe gewusst, dass es Sven dann ihr erstes Mal mit einer Frau sein wird und ich wollte doch einfach, dass es was Besonderes für sie wird. Und wie hast du sie dann richtig verführt? Ja, an dem Abend eigentlich noch nicht. Achso, das war Phase 1 erst, ne? Ja, das war Phase 1, genau. Also du hast das arme Ding richtig heiß gemacht. Ja, genau. Und dann hast du sie nach draußen begleitet. Sie hat nicht bei dir übernachtet. Naja, so ungefähr. Es hat sich dann noch glatt von 8 Uhr abends bis um 1 dann gezogen. Ja. Und aber ich habe mich dann nicht weich kochen lassen, sondern habe mir dann gedacht, nee, ich lasse jetzt noch ein bisschen zappeln. Ja. Und wann kam es dann zum Eklat, zum positiven Eklat? Ein Tag später? Das war am nächsten Tag, ja. Dann kam sie wieder zu mir, das war am nächsten Mittag und meine Mutter hat gestaubsaugt, mein Bruder ist in der Wohnung rumgetobt. Mhm. Und es war eigentlich eine total komische Atmosphäre irgendwie und wir sind in meinem Zimmer gesessen, die Tür war nicht abgeschlossen, ich hatte irgendwie kein Schild draußen an der Tür, von wegen Eintritt verboten oder so irgendwas. Und wir sind wieder auf dem besagten Bett gesessen und irgendwann haben wir uns dann geküsst und ich habe mich dann auf sie drauf geworfen, weil es war echt pure Lust. Am helllichten Tag? Am helllichten Tag, ja. Am helllichten Tag. Und dann ging es zur Sache? Ja, dann ging es ewig. Und du hattest keine Sorge, dass die Mutti hochkommt? Reinkommt? Ja, doch, irgendwie war die Sorge schon da, aber das hat dann gerade noch so ein bisschen Reiz ausgelöst. Ja, das hat ja nicht die Lust genommen oder dich ein bisschen eingeschränkt. Nee, ganz im Gegenteil eigentlich. Also dein Verführungstrick ist, es langsam kommen zu lassen und kurz vorher abzubrechen. Ja, genau. Ne, einen Tag vorher und dann vielleicht 1 oder 2 Tage später daran anzuknüpfen und dann wirklich die Rakete sausen zu lassen. Genau, weil ich finde, dann ist es wirklich hemmungslose Leidenschaft und dann ist es richtiges Verführen. Da gehört natürlich auch erhebliche Selbstdisziplin dazu, ne? Dass man, wie beim ersten Mal, was du gerade geschildert hast, romantische Atmosphäre, Nacht und ihr habt rumgeknutscht, dann zu sagen, nein, jetzt nicht weiter. Ja, ja, das stimmt. Du bist ja eine starke Frau. Ja, also ich muss sagen, mit meiner jetzigen Freundin ist es mir wirklich sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Ja, aber das gefällt mir. Also das ist, kommt meinem Denken, was diese Sachen angeht, und geht auch sehr nah. Ja, ja, okay. Ja. Schön, Melanie. Okay. Danke für deinen Anruf. Ja, klar. Okay, ciao. Und die nächste Frau, das ist Simone. Es rufen nur Frauen an. Es ist Wahnsinn. Männer, verführt ihr nicht oder lasst ihr euch nicht verführen? Simone, 21, hi. Ja, hi. Und zwar meine Führungskunst, also ich muss dazu sagen, ich bin nichts für Schnelle. Das halt ja so, deiner Seite auch? Nee, von meiner Seite nicht. Ich höre dich gut. Voll. Red mal einfach ganz normal weiter. Ja, auf jeden Fall bin ich nichts für eine kurze Nummer. Ja. Und deshalb die Leute, die ich verführen möchte, die kenne ich dann auch schon dementsprechend. Und dann lade ich die halt zu einer Massage ein. Zu einer Massage? Ja, klar. Wo? Bei dir zu Hause? Ja, beispielsweise, oder dort, wo man halt gerade ist. Aber dann ist doch alles klar, ne? Wenn du sagst, ich lade dich zu einer Massage ein, würde ich gleich denken, ja Mädchen, ist schon gut, lass mal stecken, ich weiß, worum es geht, oder? Nee, ich mache das auch so gerne und öfters, ohne dass jetzt, also wenn ich jetzt den Typ verführen will, dann dehne ich die Massage halt natürlich dementsprechend aus. Ja, also da ist jetzt die Grundvoraussetzung, ich fasse zusammen, du musst die Leute schon etwas länger kennen. Ne? Da ist schon so eine Vertrautheits-, Bekanntheitsebene ist da. Ja, ne? Du sprichst keinen in der Disco an, jemanden fremden und sagst, ich würde gerne mal eine Massage mit dir machen. Nee, so nicht, ne? Es nicht gar also es sind immer schon Bekannte. Und dann beißen die Leute an, die Männer, beißen die an? Oder? Ja, in der Regel schon. Also ich weiß auch nicht, was du meine bestimmte, also irgendwie ist mir das echt in die Wiege gelegt worden. Also die, zum einen ist ja auch das Ziel von mir, dass ich durch begonnen bei der Kopfmassage beispielsweise erstmal den ganzen alltäglichen Stress und die Emotionen, was sich dort frei aufbaut, hin mal löst. Man kann sich vollkommen entspannen bei dir. Ja, ne? So wie es aussieht schon. So, nun ist ja eine normale Massage eine Massage. Aber dann geht es ja bei dir irgendwie darüber hinaus. Wie sieht das aus? Wie überschreitest du dann die Grenze in Richtung Erotik und Sex? Also zum einen dauert es ja ewig und bis eben beide, weil mich entspannt es ja auch selber, bis wir beide total relaxed sind. Ja. Und dann beispielsweise, wenn ich den Bauch massiere, dann rutscht man halt natürlich auch mal übers Schambein. Und aus Versehen so, husch? Ja, nicht aus Versehen. Nein. Also dann schon sanft halt immer ganz sachte, immer... Und dann kannst du unter Umständen auch schon sehen, ob es eine gewisse Wirkung gezeigt hat, dein Massieren, ne? Ja, klar, das kriegt man mit. Ja. Und eigentlich traue ich ja dann zuerst eigentlich nur den Schambereich, ohne jetzt ans Geschlechtsteil zu gehen. Und ja, dann fange ich eben an, den Hals zu küssen oder die Ohren auszuschlecken, wie man es halt so will. Dann geht's mit dem Küssen los irgendwann, ne? Dann ist also die normale Massage beendet und damit geküsst. Ja, ganz beendet vielleicht nicht unbedingt. Gut, aber dann wird das eingeflochten, ne? Ja, ja. Gab es denn da schon mal eine Situation, wo die Männer dann völlig aufgeschreckt sind, weil die dachten, sie wollten nur von dir massiert werden und plötzlich küsst du sie in die Ohren? Oder hat denen das immer gut gefallen? Also in der Regel schon, weil so oft ist das ja auch nicht. Ich bin ja nicht die Schlampe hoch 10 oder nein, so, gell. Ich auch gar nicht. Nee, von dem her, das waren wenige und da hat es auch recht gut funktioniert, ja. Und dann endet also das Ganze immer im Sex? Meistens, muss nicht unbedingt sein. Aber so in die Richtung, in die Sphäre geht es dann rein. Ja, ja. Ja, wie geht das denn mit dir? Du bist ja dann noch angezogen, wenn du massierst. Wann ziehst du dich dann aus und wie geht das Spiel dann so auch auf dich über? Ja, das ist unterschiedlich. Ich meine, oft habe ich sowieso nur einen Rock an und wie schon die zwei von mir oder so, meistens auch nichts drunter. Von dem her ist das irgendwie das kleinste Problem. Ja, man kann ja auch im Bademantel massieren, ne? Und den irgendwann fallen lassen oder so. Ja, aber dann wird es ja gleich offensichtlich, wenn ich stimmt, mich im Bademantel... Stimmt, das ist dann so offensichtlich, ja. Also dein Verführungstrick, erstmal so ein bisschen Bekanntschaft machen, eine Vertrauensbasis schaffen und dann einladen zu massieren. Ja, ja. Ja, eine oder andere sollte das vielleicht auch mal so versuchen. Funktioniert auf jeden Fall. Funktioniert, ist ein guter Tipp. Bombensicherer Tipp. Meinst du, ist auf jeden Fall eine super Sache. Ja, finde ich auch. Okay, Simone, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, hat mich auch gefreut, ciao. Tschüss. Asra, ist auch eine Frau, ne? 19 Jahre, Asra. Ja, hallo, Daniel. Ja, schön. Hallo. So, ich wollte auch von meinem einzigen Verführungstrick erzählen. Ich habe das noch nie angewandt, also außer diesem einen Mal. Aha. Und würde auch bestimmt niemals sowas anwenden. Das war, Ich war auf einer Party, besser gesagt, wie man das bei uns hier nennt, auf einem Drecksaufest. Drecksaufest? Wo lebst du? Ich komme aus dem Schwarzwald, ich komme aus Nagold. Schwarzwald, kenne ich auch jemanden, aber der hat mir das noch nie erzählt, wie ein Drecksaufest. Also das sind auf jeden Fall so Riesenzelte mit lokalen Bands, da ist immer viel los. Und ich war damals in einer Phase, ich hatte meinen Freund verlassen und ich war, auf gut Deutsch, ich war einmal aufs Saufen jedes Wochenende. Und ich war damals 16 und das war für mich ziemlich hart, was mit meinem Freund gewesen ist damals. Auf jeden Fall, da hat eine Band gespielt und ich habe nicht sonderlich arg auf die geachtet. Ich habe mich eher vergnügt mit meinen Mädels, habe getrunken, Party, fett. Und dann ist mir irgendwann mal ein Kerl aufgefallen. Der hat an dem Abend einen Auftritt gehabt. Ich habe ihn nicht auf der Bühne gesehen. Ich war zu besoffen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und er hat einen Cowboy-Hut angehabt. Aha. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, was ist denn das für einer? Und er hat also anscheinend, ich habe ihn vom Sehen her gekannt, aber ich war mir nicht so ganz sicher, wie oft ich ihn gesehen habe und wo. Auf jeden Fall ist er mit ganz vielen Leuten rumgestanden, hat sich mit vielen Leuten unterhalten, also bekannt dort drüben, wahrscheinlich wegen der Band. Und dann, er hat mir einen richtigen proletenhaften Eindruck gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich zu meinem Freund gesagt, pass auf, den knüpfe ich mir jetzt vor. Weil du auf Proleten stehst? Nein, einfach nur, er ist so da gestanden, so provozierend, hat das Hemd ein bisschen offen gehabt mit seinem Cowboyhut, so ein bisschen auf Slash, wie die Kippe im Mundwinkel. Und er war Gitarrist in der Band oder ist immer noch. Was hast du dann gemacht? Ich bin zu ihm rüber und ich habe angefangen auf die, ich glaube, ordinärste Weise, die es überhaupt gibt. Ich bin zu ihm rüber und habe ihn gefragt, na Baby, wie wär's? Ach, so direkt. Ja. Hey Baby, wie wär's mit uns beiden? Und er hebt sein Bierglas so zur Seite, guckt auf mich runter, so, hä, was will die denn jetzt? Ja. Und dann ging das so weiter, irgendwie, so, ich weiß nicht, also es war wirklich ganz ordinär, es ging so rüber, na, wie wär's? Und ich habe da drüben mein VW-Busle stehen. Ne? Hast du gesagt? Ja, ja. Das ist ja scharf. Also war halt das VW-Busle von meiner Clique. Das VW-Busle? Ja. Das hat er ja nicht zu wissen brauchen. Also er hat nur gesagt, ich habe ein Busle da und... Und ist er drauf eingestiegen? Ja, er ist drauf eingestiegen. Es war wirklich eine Form von wirklich, hey Baby, wie wär's mal ein, auf gut Deutsch, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, wie wär's mit einem Fick, wir beide, Ja, schneiden wir jetzt raus. Ja. Und wir sind dann in dieses Busle gegangen und da ist halt passiert, ich habe nicht mal gewusst, wie er heißt, ich habe nicht gewusst, wo er herkommt. Was? So Sachen machst du? Hätte ich gar nicht gedacht von dir. Ja, das habe ich auch nicht von mir gedacht. Der ging jetzt in eurem Busle richtig ab. Zwischen den ganzen Mischpulten und Gitarrenkoffern und Drums und... Für dich denn auch? Diese Frage ist ja oft berechtigt bei solchen Sachen dann, ne? War es denn für dich auch richtig klasse? Ja. Ja, das kam von mir. Es war der Auftakt zu etwas, was ich niemals erwartet hätte. Ich bin inzwischen mit ihm seit 3,5 Jahren zusammen. Wow. Wir sind verlobt und wir werden nächstes Jahr heiraten. Wow. Ja, das ist aber eine tolle Geschichte. Ja. Das ist eine Geschichte wirklich wie im Groschenroman eigentlich, ne? Ich hätte niemals gedacht, dass es so endet. Ich hab mir gedacht, mein Gott. Ich war eh deprimiert wegen meinem Ex-Freund und habe mir gedacht, was kann ich schon verlieren? Jetzt bin ich schon so besoffen und... Ihr habt doch bestimmt über diese Geschichte oft geredet. Wie hat er das denn damals aufgefasst, als da das junge Ding zu ihm kam und ihn so angebaggert hat? Was hat er da über dich gedacht? Er fand es ganz interessant so und er ist nochmal nicht der Typ, der sowas macht. Also ich kenne ihn inzwischen so gut. Er ist absolut nicht der Typ für solche Sachen. Er ist eher mehr das Softie, das Zärtliche von uns beiden. Aber ich meine, das gefällt uns Männern natürlich, ne? Wenn die Frauen so auf uns zukommen. Das hat man leider zu selten. Ne? Werden jetzt viele Männer nicken, wenn ich das so sage. Machst du ihn heute auch noch so an, nach 3 Jahren, wenn du mal scharf bist? Manchmal. Wir haben uns so gedacht, so geredet, ja, wir beide sollten irgendwie so ein von diesen Groschenheften, diese Pornobücher schreiben, weil wir stehen manchmal auch noch da irgendwo in der Disco und fangen an, hey Baby, und na, wie wär's mal, und von hinten, und dann fangen meine Freunde an, oh, nicht schon wieder die alte Geschichte. Asra, wie heißt denn der Bursche? Das ist der Daddy. Der Daddy? Mhm. Der Daddy, dann grüß herzlich von mir. Sag, dass er eine tolle Freundin hat. Okay, danke schön. Tschüss. Ciao. Hey, jetzt ist der erste Mann. Der erste Mann heute Nacht. Andi. Hallo. 31. Genau. Was hast du zu bieten? Naja, ihr redet halt so über One-Night-Stands und so, ne? Naja, über Verführungstricks, ja, ne? Das ist das Thema. sie macht das immer so ganz banal. Also ich gehe wirklich auf die Frauen zu und sage einfach, ja, sie hat eine tolle Figur oder sie hat einen tollen Busen oder... Gehst du direkt hin? Du siehst irgendwo in der Disco eine Frau stehen, fixierst die, siehst die mit der Pieps ständig. Ja, das ist mein Telefon. Ja, du siehst eine Frau mit tollen Busen und gehst direkt auf sie zu und sagst, hey Baby, hast du einen tollen Busen? So? Ja, klar. Da sind sie erst einmal schockiert immer und dann muss man immer extra nett sein, dass man das wieder irgendwie hinbiegt. Ne? Ja, fühlen manche Frauen sich denn da auch nicht ein bisschen überrumpelt und sind ja, da richtig böse? Hast du ja, schon mal eine gescheuert bekommen? Nee, das noch nicht. Also du machst das dann schon ein bisschen nett und nicht ziehen? Ja, klar, nein, man kann nicht einfach hingehen und sagen, hey, du hast jetzt total tolle Titten und so. Das, ja, so geht's ja nicht. Ne? Ja, man muss schon das ein bisschen mit Charme rüberbringen. Ja. Aber dein Trick ist direkt drauf zugehen und direkt das Positive, was dir an einer Frau auffällt, ihr sofort ins Gesicht sagen. Ja, klar. Da gehört natürlich auch Mut zu, ne? Ja, logisch. Bist du aufgeregt, wenn du dann da hingehst? Oh ja. Da wie Herzklopfen bis zum Hals. Hast du denn auch schon mal so richtig herbe Niederlagen erlebt? Ja, doch. Ja, dass sie... Ja, so richtige Körbe, so richtige Abfuhr. Was haben die gesagt, die Frau? Ja, so, was willst du jetzt von mir, du blöder Hund und so. Und ja, ja. Richtig, richtig krass. Und was war dein schönster Erfolg? Ach, die Erfolge überwiegen eigentlich. Also das kommt schon oft, sehr oft vor, dass du das machst. Ja, ja. Ehe wir jetzt alle Jack werden mit dem Gepiepse, beenden wir das Gespräch. Aber du hast deinen Trick hast du uns ja erzählt. Ja, okay. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Gisela. Und die ist 41. Ja, grüß dich Jürgen. Ja, Gisela. Schön. Ja, ja. Sie sind heute Verführungstricks angesagt. Ja. Ja, ich bin jetzt 22 Jahre verheiratet und habe dann irgendwann vor 2 Jahren meinen Mann von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Vor 2 Jahren? Ja, und das sind circa 2 Jahre her. Mhm. Nämlich? Ja, bitte? Nämlich? Ja, nämlich. Ja. Nämlich, er sagte einen Tag zu mir, weißt du was, wir müssen mal in den Keller, wir müssen unbedingt die Bestände kontrollieren, also sprich Konserven, was halt so im Keller steht. Die eingemachten Sachen. Ja, richtig. Kartoffeln. Ja, so. Ja, Kartoffeln nicht, aber eingemachte Sachen. Ja. Ja, und wir sind dann halt in den Keller runter. Wir haben die sämtlichen Bestände aufgenommen. Und dann sagt er zu mir, hör mal, sagt er, was hältst du denn eigentlich von meiner neuen Werkbank? Och, ist doch die schön. Ja, sagt er, prima. Wollen wir mal hier im Keller? Also ich war so überrascht. Dass dann, also, hast du gefragt. Was denn? Ja, ich, wie gesagt, ich war so überrascht, ich wusste im Moment nicht, was ich sagen wollte. Ja. Und ich habe den Ding dann seinen Lauf gelassen. Und dann hat ihr das auf der Hobelbank, auf der neuen... Nee, nicht auf der Hobelbank, auf der Werkbank. Auf der Werkbank, ja. Nennen wir es Keller. Nennen wir es Werkbank. Ich fand das so toll. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, jetzt musst du dir mal irgendwas was einfallen lassen. Ja. Naja, und dann habe ich mir dann vor das Jahr im Mai, habe ich mir was einfallen lassen. Ich bin dann, das heißt, vorher habe ich mich mit einer Freundin beraten, habe mit ihr gesprochen, ich sag so und so. Ja, sagst du, weißt du was? Wir beide gehen jetzt und kaufen Dessous. Ja. Dann habe ich erstmal blöd geguckt, ganz dolle geschluckt. Ja, nach einer Woche sind wir gegangen, haben wir gekauft. Mhm. Und dann habe ich mich fertig gemacht. Was für Dessous? Farbe? Sag uns die Farbe. Einmal in Rot ja. mit etwas Schwarz ja. und einmal in Lila mit etwas Schwarz. Ja, schön. Aber für den Tag, den ich mir ausgeguckt hatte, habe ich mir etwas Rot mit etwas Schwarz angezogen. Ja. Meine ganz normale Kleidung, die ich sonst am Tag anhabe, drüber gezogen. Ja. Und habe auf meinen Mann gelauert, der dann von der Arbeit kam. Mhm. So, und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was? Ich sag, wir fahren heute Abend raus. Der hat mich angeguckt wie ein Auto. Mhm. Oder für einen Fahrgast, der gerade den letzten Bus gesehen hat. Ja, ist in Ordnung. Und jetzt? Ja, ich sage, jetzt fahren wir raus. Einfach ins Grüne. Ja. Wir sind gefahren. Es war die tollste Nacht meines Lebens. Die war fantastisch. Wo hat er denn dann deine Dessous entdeckt? Im Auto. Im Auto, im Grünen. Er hat mich dann versucht auszupacken. Ja. Er hat ausgepackt, er hat gestutzt, er hat etwas blöd geguckt. Aber dann, ja doch, fand er das ganz interessant. Er fand das ganz toll. Mhm. Ja, war schön. Also, das ist ja schon klasse, ne? Wenn man 20 Jahre verheiratet ist, wo bei vielen die Luft raus ist, ne? Nach vielen Ehejahren und viel erlebter Sexualität, dass ihr dann noch solche Sachen euch ausdenkt. Ja. Das hat dann vermutlich auch euer Sexualleben schon wieder aktiviert, ne? Ja, und das ist so aktiviert, wir hatten Vollmond in der Nacht. Aha. Hallo Jürgen, hier ist Gisela. Das hast du mir, ach, das, wir beide haben schon miteinander telefoniert. Ja, richtig. Die Vollmondfamilie. Die Vollmondfamilie. Richtig. Ja, das ist ja wunderbar. Und gab es denn das nochmal dann auf der Werkbank auch nochmal? Nee, das gab es nicht, aber es gab es nochmal einmal in diesem Sommer im Auto. Ja, wunderschön. Aber wir waren sehr vorsichtig, es kam keine Zwillinge mehr raus. Liebe Gisela, danke für deinen Anruf. Darf ich dir noch etwas sagen? Bitte. Die beiden Kleinen haben jetzt die ersten Zähnchen. Das ist ja wunderbar, ganz putzig. Haben sie denn viel geschrien? Es ging. Hielt sich im Zaum. Ich habe da nicht viel Ahnung. Man sagt immer, wenn Kinder Zähne kriegen, ist das immer ganz schlimm. Ja, ja, aber es ging. Auch mit den kleinen Fluses kommt man jetzt zusammen. Aber umso größer ist die Freude, wenn die Zähnchen dann da sind. Sag ich dir, aber du glaubst nicht, wie schön es ist, wenn man nach so vielen Jahren Verführungstricks anwendet. Was das dabei rauskommen ich, ja. kann, ist enorm. Sagen wir mal gar Zwillinge, ne? Bitte? Sagen wir zum Beispiel mal Zwillinge. Richtig, ja. Die kamen bei raus. Gisela, weißt, alles was ich meine. Alles Gute dir und deiner Familie. Okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt machen wir Pause. Wir haben 1.30 Uhr und 32 Sekunden. Live Domian, Talkradio aus Köln vom WDR von 1 Live und unser Thema heute Nacht heißt Verführungstricks. Und ich möchte eure Verführungstricks erfahren und ich möchte erfahren, wie man euch schon rumgekriegt hat. Dass ihr vielleicht hinterher gedacht habt, Mann, das ist ja Wahnsinn, ich wollte eigentlich gar nicht und trotzdem ist es passiert. Solche Sachen will ich erfahren. 0130 29 11, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22 und auch mal ausnahmsweise mal wieder unsere E-Mail-Adresse 1live@wdr.de. Eduard. Hier ist Eduard. 20 Jahre alt. Genau. Hi. Ja. Verführung, darum geht's heute. Und wie? Ich bin eigentlich, sag ich mal ganz so, kein Freund großer Worte. Ich bin eigentlich ziemlich dreist und ich frage die Damen, ob sie Lust haben, ein bisschen Verkehr gefällig. Das ist, weiß ich nicht, bisher meine erfolgreichste Masche gewesen. Nee, also, du gehst zu einer Frau und sagst ein bisschen Verkehr gefällig? Ja, ich sag mal, in der Disco, man hat vor ein bisschen Kontakt, so, man guckt schon. Und dann gehe ich auf sie zu und spreche sie meistens an, na, ein bisschen Verkehr gefällig. Und du, ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Ja. Was sagen denn die Frauen? Verstehen die auch, was du meinst? Die verstehen, was ich meine. Und was sagen die denn? Oh ja, Eduard, sofort bitte, hier. Nee, nicht oh ja, sofort, aber man geht dann raus, um sich halt, wie gesagt, ein bisschen näher zu kommen. Aha. Und ja, dann läuft das meistens so, dass ich die Damen dann auch mit nach Hause nehme und das halt so eigentlich seinen gewohnten Gang geht. Das sind dann so One-Night-Stands von dir? Ja, ne? ja. Und so heißt das eigentlich auch. Die sind alle so in deinem Alter, du bist 20, ne, dachte ich. So reagieren die jungen Mädchen heutzutage. Die hören den Satz, ein bisschen Verkehr gefällig und schon gehen sie mit? Nicht alle. Ich habe auch schon mal nicht so gute Erfahrungen gemacht, das natürlich auch. Kriegt man schon mal eine gescheuert, aber es war eigentlich... Hast du schon eine gescheuert bekommen? Ja, das natürlich auch, klar. Ja, so klar. Also, wie viel Mal hast das du, ist wirklich, das ist plump, sag ich ganz ehrlich. Ja, das ist mega vulgär und mega plump. Ja, aber das ist die beste Masche. Wie viel Ohrfeigen hast du schon eingesteckt? Ich glaube, es waren 4. Naja, und nehmen wir mal die andere. Wie viel erfolgreiche Geschichten gab es dann danach? Das habe ich nicht gezählt. Ja, komm, erzähl mir nichts. Mit 20 Jahren weiß man das noch. Nee, das schneid jetzt hier nicht auf. Lass nicht den großen Macker raushängen, das weißt du so ungefähr. Das weiß ich nicht. Ach, Eva. Mehr wie eine Handvoll auf jeden Fall. Mehr als Handvoll. Ja. Na klar. Und vorhin hatten wir ja schon mal, wer war das? Der Andi erzählte das. Bist du dann auch aufgeregt? Ja, eigentlich schon, aber das überspielt man, ne? Überspielt man, weil man muss sicher wirken, also man muss irgendwie, also wenn man unsicher wird irgendwie, dann wirkt das nicht halt, man muss, also man muss Eindruck machen. Und wie machst du das denn, wenn die Frau, da sagen wir mal, nicht ganz krass abweisend reagiert, aber sehr distanziert? Bleibst du dann am Ball oder ziehst du dich dann sofort zurück? Ja, mal schauen, weiß ich nicht so, also wenn sich das lohnt, sag ich jetzt mal, wenn es wirklich ein Augenschmaus ist, ja, für mich, also dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft, also ich glaube, dann renne ich da schon hinterher, weil ich sage, gut, ey, wenn manchmal, wenn nicht, dann lasse ich es, dann gucke ich weiter. Ne? Ja. Also du guckst sie dir vorher gezielt aus, ne? Und ja, eigentlich die, schon. Das ist eine scharfe Frau. Wie siehst du denn aus überhaupt? Durchschnittlich denke, wie jeder andere immer auch. Wie jeder andere besser, nicht schlechter. Ich kann dann nicht so irgendwie groß was zu sagen. Dann hast du doch wahrscheinlich bei euch so in der Szenerie schon einen sehr entsprechenden Ruf, ne? Ich weiß nicht, also ich mache es so, dass ich eigentlich immer in verschiedene Diskos fahre, auf verschiedene Städten, und das ist eigentlich, glaube ich, immer gut, weil hast man denn, immer neue Gesichter sieht. Hast du denn auf die Art und Weise auch schon mal eine Frau kennengelernt, mit der es ein bisschen länger gedauert hat? Nee, ich weiß nicht, irgendwie, das hat nicht so ganz hingehauen, weil ich glaube, das sind immer nur auch teils Mädels, die auch auf One-Night-Stands sind, so wie ich auch, ne? Und so. Das ist auch irgendwie ganz gut, ich bin im Moment zufrieden, so ich jetzt hast du schon mal eine längere Beziehung gehabt? Ja, habe ich auch schon. Und wie hast du das Mädchen kennengelernt? Das hier, Schule und... Ganz normal. Ja, ganz normal, ja. Also, wie war das nochmal, Verkehr gefährlich, ne? Ja, also eigentlich nur ein bisschen Verkehr gefährlich. Also Mädels, wenn ein junger Mann euch demnächst anspricht, ein bisschen Verkehr gefährlich, es handelt sich um Eduard. Ne, das ist, Deutschland weiß es jetzt eben. Alles klar. Okay, Dogan. Und dann wollte ich noch sagen, ihr seid echt klasse, an dich und an euer Team. Ein Danke. Großes Loch. Und darf ich den Sven noch grüßen? Er sitzt zu Hause und guckt zu, und das ist ein bisschen dreist ebenso, aber danke. Okay, das, ciao. Sven ist dein bester Kumpel wahrscheinlich. Ja, mit einer zu den besten auf jeden Fall. Macht der so Sachen auch? Bitte? Macht der so Sachen auch wie das du? Das ist auch ein schlimmer Finger. Das ist ein schlimmer Finger. Das ist auch ein schlimmer Finger. Okay. Das sind alle schlimme Lungen. Vertiefen. Tschüss. Bernd, 34. Hallo Jürgen. Ja. Ja, meine Geschichte liegt ein paar Jahre zurück. Ja. Aber denke ich nicht minder interessant. Sie hat stattgefunden in einer homoerotischen Sauna. Einer homoerotischen Sauna? Also einer schwulen Sauna, auf gut Deutsch. Genau. Ja. Ja, mit sehr feinem Ambiente. Ich war mit meinem damaligen Freund da. Wir waren schon 5, 6 Jahre zusammen, und wir sind dann gerade im Laden drin gewesen, und da war ein anderer toller Mann. Und er augenzwinkernd an mir direkt vorbei, also er hatte einen Wahnsinnscharme. Und der Mann ging mir nicht mehr aus dem Kopf. An dem Tag ist nichts entstanden. Ich habe also meinem Freund davon berichtet, und 3 Tage später sind wir wieder hin, und er, also ich habe ihn wieder gesehen. Also wieder in der Sauna? Wieder in der Sauna, ja. Und wir sind dann, ich habe gesagt, irgendwie, boah, ich muss den Mann haben. Und unsere Beziehung, die war so ziemlich am Ende. Ja. Und ja, mein Freund hat gesagt, ja, mach mal, ne? Und er hat mir also, ja, Freiheitsgeleit gegeben. Und wir sind dann, also ich habe ihn, weil diese Sauna eben auf mehreren Etagen, also Räumlichkeiten hatte, bin ich ihm dann begegnet im Videoraum. Im Videoraum, also was gibt und es? Und er lag da auf einer Ledercouch. Und ja, er hatte die Augen zu und hat ein kleines Nickerchen gemacht. Ja, und darum waren natürlich Leute, und irgendwann stand mein Freund auch wieder hinter mir, und ja, ich saß dem Typ da gegenüber, und es war wie Lampenfieber, so ungefähr wie jetzt mit dir in der Sendung zu sprechen. Also es war ein wahnsinns Adrenalinspiegel da, und ich habe mich dann, er lag da in seiner gottgeschaffenen Männlichkeit. Also er war ganz nackt da? Ja, Badetuch natürlich. Badetuch. Und schlief wirklich? Ja, ich nehme an. Und was hast du dann gemacht? Ja, ich habe ihn Beine aufwärts gestreichelt. Und er hat es sich genüsslich gefallen. Irgendwann hat er die Augen so ein bisschen aufgeblinzelt? Ja, so nach sehr langer Zeit. Ne? Und mir schlug wirklich das Herz bis zum Hals. Und als er die Augen aufmachte, war er natürlich sehr erschrocken. Er dachte, es wäre sein Freund. Ich wollte gerade sagen, wieso lässt er die Augen so lange zu, weil er gar nicht weiß, wer das macht. Also er hatte vermutet, das ist ein anderer Mann. Genau, er dachte, es ist sein Freund, mit dem er auch schon sehr lange zusammen war. Ja, und dann hat er dann sehr sorgfältig meine Hand zur Seite genommen. Ja, und irgendwann haben wir uns dann, glaube ich, nach 2 Wochen wieder gesehen. Und irgendwann ist es dann da das erste Mal passiert. Und dann dann wiederum, glaube ich, nach ein paar Monaten. Mhm. Und eine Beziehung ist daraus entstanden, ein Jahr später. Ach, und jetzt bist du mit ihm zusammen noch? Nein. Nein. Also wir waren circa ein knappes Jahr zusammen. Ja, immerhin. Aber der allererste Schritt war ja sehr mutig, finde ich. Dass du da hingegangen bist und ihn an den Oberschenkeln aufwärts ihn gekrault hast. Genau. Und das ist ja schon hart, ne? Wenn das ein wildfremder Mann war, mit zu den Augen da liegt, das zu machen, finde ich sehr mutig. Hätte ich mich, glaube ich, würde ich mich nicht trauen. Also. Ja, also da bin ich wirklich über meinen Schatten. Also sonst bin ich, glaube ich, nicht so mutig, sonst würde ich doch mich lieber verführen. Aber das hat er dann hinterher auch getan. Aber es ist wieder mal so ein schönes Beispiel dafür, dass man, das haben wir schon ein paar Mal gehört jetzt, dass man, der Mut macht sich unter Umständen bezahlt. Ne? Man kann im Prinzip nichts verlieren, außer dass man dass man sich blamiert. Und das ist ja letztendlich egal. Ne? Man kann nur gewinnen. Man kann gewinnen, wie in deinem Fall auch, dass daraus eine Beziehung entstanden ist, eine einjährige. Ja. Also, was schließen wir daraus? Immer, wie sang Nina Hagen immer, wenn du scharf bist, musst du rangehen. Ne? Genau. Ja, schöne Geschichte aus einer homoerotischen Sauna. Bernd, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tja. Achim, 31. Ja, hallo. Auch eine schwule Geschichte? Nein. Keine schwule Geschichte. Erzähl. Nein, du, ich wurde verführt am Deich. Auf einem Deich. An einem Deich? Ja. Du rufst aus dem hohen Norden an, ne? Aus dem hohen Norden, ja, nicht ganz so hoch. Oldenburg. An Oldenburg. Ist nicht ganz so hoch. Ja. Das war so ganz prima. Ich war mit meiner Freundin, hatte ihr eigentlich gesagt, du Maus, lass uns mal so hier die Hunde entlang fahren, der Fahrrad. Ja. Und dann irgendwo mal hinsetzen und mal so ein bisschen gucken, den Fluss, die Vögel, weiß ich, was alles. Wie man Krieg und Fleucht. Ja, genau. Und hatte also gar nicht im Kopf, da mit ihr irgendwie was anzufangen zu wollen. Nee. Nee. Dann saßt ihr beiden auf dem Deich. Ja, richtig. Die Maus war neben dir? Die saß neben mir und dann, ja, wir redeten, diskutierten und ja, und dann auf einmal rückte sie näher. Ich muss dazu sagen, ist meine Ex-Freundin. Ja. Und rückte sie näher. Und dann, dann ging sie mir so an die Hose ran, an diese Teile, die das Männlein ja nun mal gerne hat. Ja. Und dann, ja, letztendlich haben wir es dann... auf den Deich getrieben. Ja. Und auf der anderen Seite... Was war jetzt der Verführungstrick? War der Verführungstrick, dass sie dich an den Deich gelotst hat? Nein, da habe ich sie eigentlich gelotst, sondern... das kam ja von mir aus. Nee, ich meine, dass sie jetzt an den Deich dich da verführt hat. War das Besondere, ne? Ja, das war für mich, ja. Mhm. Und wie gesagt, gegenüber, oder was hat sie gesagt, gegenüber liefen die Leute vorbei. Ja. Mit Hund und die waren ja gesagt, mit Katze, nein, mit Hund und... Ja. Und wir waren... Passt das gegenüber. Vielleicht besser so zum Thema Sex an außergewöhnlichen Orten. Ja, sie hat mich also schon verführt. Ja. Also ich wollte es nicht, Jürgen, und hatte da auch gar nicht dran gedacht. Du hast dich dann auch gewehrt und dich gewunden und wolltest es gar nicht mit dir machen lassen. Nein, nicht gewehrt. Anfangs ja, weil mir das doch schon unangenehm war, ja, klar, verstehe. Dass da auf der anderen Seite da Leute vorbeiliefen und haben die das denn? Guck mal eben, was machen die denn da, nicht? Haben die das denn gesehen? Hast du das mitbekommen, ob das jemand... Natürlich haben die anderen Leute, die auf der anderen Seite vorbeigelaufen sind, natürlich haben die das gesehen, was wir gemacht haben. Ja. Aber es hat niemand drüber geschimpft oder so? Nein, das wäre es auch gewesen. Eine Deichgeschichte von Achim. Danke für deinen Anruf. Hat mir unheimlich gefallen und ich wollte es ja gar nicht. Ne? Ja, ich verstehe. Oder hab da auch gar nicht... Du solltest einfach. Dann gedacht, du solltest demnächst einfach auch mit den Frauen öfters an Deiche fahren. Das ist eine gute Sache. Ne? Es animiert vielleicht auch den einen oder die andere. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Thomas, 32. Hi, Thomas. Ja, hi. Hi. Verstehst du mich? Ja, gut. Gut. Ich muss immer noch drüber lachen. Wenn du scharf bist, musst du rangehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also zu dir. Ja, also ich habe ich habe einen echten Verführungstrick, also keine Geschichte oder so, wie ich verführt wurde. Ich bin geschieden und nach meiner Scheidung war ich ziemlich depressiv und dann bin ich einfach weggefahren zu meinen Verwandten, das sind 500 Kilometer weg und es war ein Zug und ich war ziemlich frickig angezogen und da saß eine Frau oder ja, eine Frau, ein Mädchen, so, ich weiß gar nicht wie alt, so ich schätze 28. Und die hatte genau dieselbe Hose an wie ich. Ach, genau dieselbe? Genau dieselbe Hose. Sie hat es auch bemerkt, dass ich dieselbe Hose an habe. Also eine Lederhose. Ja. Genau dieselbe. Ja. Und ja, na, und die Fahrt, die dauerte unendlich lang, also die Zugfahrt. Ja. Und ich habe mindestens eine Stunde überlegt, wie ich die Frau rumkriege. Und wir haben uns, sie hat mir auf die Hose geschaut und ich habe ihr auf die Hose geschaut. Ja, aber ihr hättet doch ein wunderbares Gesprächsthema gehabt mit der Hose. Ja, und ich habe mich auch nicht getraut anzufangen und sie auch nicht. Ja. Aber letztendlich habe ich mich dann doch getraut anzufangen, weil ich hatte Angst bei jeder Station, dass sie aussteigt. Und ja, dann habe ich halt gefragt, ja, wie sie sich in der Lederhose fühlt, ob das nicht so, das war Sommer, ob das nicht so heiß ist oder ja, zu kalt. Und dann darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Dann habe ich halt, ja, und dass er darauf eingegangen ist, auf das Gespräch, das hat mich dann ja noch mutiger gemacht, wenn du scharf bist, musst du rangehen. Und dann habe ich, ja, dann habe ich sie gefragt, trink mal einen Kaffee, hast du noch Zeit, wo steigst du aus? Ja, sie steigt erst in Stuttgart aus. Und dann habe ich gedacht, oh, super, habe ich noch 2 Stunden Zeit. Ja, noch einen Kaffee getrunken und gequatscht. Ich weiß nur, dass sie Spielzeug verkauft oder vertrieben hat. Ja. Und dann bin ich, ja. Ist dann in dem. Ja, und dann habe ich. Ich weiß es gar nicht mehr, wer das gesagt hat, entweder ich oder sie hat gesagt, geh mal bumsen. Wirklich? Ja. Wo? Wohin seid ihr denn gegangen? Auf die Toilette. Ja. Ich weiß nicht mal, auf die Dame oder auf die Toilette. Gibt's da ja auch keine. Im Zug gibt's nur Toiletten. Ja, genau. Ja, genau. Dann habt ihr eure wunderschönen Lederhosen ausgezogen und da haben wir dann, das war dann überhaupt kein Thema mehr. Ja. Es ging dann bloß noch darum, dass ich schnell gehen musste, weil Stuttgart, also weil wir die Station aussteigen musste gleich. Also hat die Lederhose hat euch da verholfen, ne? Die Lederhosen. Ja, genau, dass wir zufällig dieselben Hosen hatten. Und dann ging's los. Ja, Thomas. Das war meine Idee. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Okay. Marisa, 38. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Schön, dich zu hören. Ja. Also meine Geschichte ist ein bisschen bizarr, würde ich sagen. Ja. Ich habe einen ganz tollen Mann kennengelernt, aber wusste, er hatte unwahrscheinliche Berührungsängste. Ja. Hatte also Angst, seine Frau überhaupt anzufassen. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas musst du doch schaffen. Du musst ihn doch irgendwie dazu bringen, dass er dich begehrt, dass er dich mag. Woher wusstest du, dass er so Berührungsängste hat? Er hat es mir gesagt. Ich habe es auch gewusst. Haben wir ganz offen darüber gesprochen auch. Und da habe ich ihn dann am gewissen Abend, haben wir schön was zusammen getrunken, einfach auf meinem Bürostuhl, die Hände hinter Rücken zusammengefesselt. Ich habe das nicht verstanden, sag nochmal deutlich. Ja. Da habe ich auf meinem Bürostuhl gesessen und haben einen Computer gespielt und habe ich ihm einfach seine Hände hinter seinem Rücken gefesselt. Am Bürostuhl? Hast du die Hände gefesselt von ihm? Da konnte er nichts mehr machen. Oh Gott, der Arme. Der Arme. Das gefiel ihm sehr gut. Aber er hat sich dann auch fesseln lassen. Er hat sich fesseln lassen. Wo hattest du denn eine Kordel so? Nein, ich hatte also eine regelrechte Polizei-Handschelle. Woher hattest du die? Die habe ich mal irgendwo so einem Jux-Katalog mal bestellt. Ach so, die ulkig fand. Und die lag griffbereiter irgendwo in der Gegend? Ja, ich hatte das vorgehabt, ich habe es geplant. Ach so, naja. Ich hatte das also regelrecht geplant. Ich wollte ihn überraschen. Ich wollte ihn praktisch also mit allen Mitteln haben. So, jetzt saß er da mit Handschellen an dem Bürostuhl gefesselt. Und dann? Und der fand es wahrscheinlich sehr, sehr schön. Ja, was hast du denn dann gemacht? Das wäre Schritt 1 erst. Schritt 2? Ja, der Schritt 1, dann kam der normale Schritt. Ja, ich habe ihn gestreichelt und etwas gekratzt, was er nicht so schön fand. Ja. Heute noch nicht. Ja. Will er wahrscheinlich jetzt auch selbst zuhören. Ja. Aber es war eine wunderschöne Nacht hinterher. Also, mit gefesselten Händen? Mit gefesselten Händen, ja. Auf dem Bürostuhl? Auf dem Bürostuhl. Hat sich nicht gewehrt? Hat sich nicht gewehrt, er konnte auch gar nicht. Du hast ihn geküsst und ihr habt alles miteinander gemacht, was man dann so macht. Ganz genau. Und waren danach seine Berührungsängste dann überwunden? Die waren ja ziemlich überwunden, darum würde ich sagen. Und macht, du bist heute mit dem Mann noch zusammen? Ja, wir sind zusammen. Ja. Seit dem Tag an. Gibt es heute auch noch solche Spielchen, die ihr miteinander macht? Mhm. Das gibt es. Das gibt es, ja. Also das ist natürlich ein irrer Verführungstrick, ne? Jemanden zu fesseln und ihn dann ganz einfach zu vernaschen. Ne? Sollten wir uns alle auch merken, ne? So für den Notfall, wenn gar nichts anderes mehr läuft. Das ist echt nicht schlecht. Das glaube ich, ja. Larissa, danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. Jetzt ist der Günther dran und der ist 53. Hallo, Domian. Günther. Ja. Ja. Ich habe also auch eine lustige Geschichte beizutragen. Ja. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren, also schon, ich bin also jetzt über 28 Jahre verheiratet, ja, habe ich Fußball geguckt. Und es stand 0-0 und meine Frau war mit im Wohnzimmer. Und Deutschland spielte, glaube es war gegen England, 0-0. Meine Frau war so aufgeregt, Deutschland spielt und so weiter. Ich kann das nicht ab, sag so, ich bin so aufgeregt und so weiter. Und dann ist sie rausgegangen. Ja. Und dann war Halbzeit gewesen, immer noch 0-0. Und nach der Halbzeit geht die Tür auf, kommt meine Frau splitterpudelnackt rein und hat ein kleines Teeröschen. Ein Teeröschen. Raffiniert in ihre Scham da eingeflochten. Ich muss dabei sagen, Lieblingsblume meiner Frau ist also Rose. Ja, aber jedenfalls, ich guckte da ganz erstaunt und begeistert, also überrascht dahin. Ja, und kam sie näher und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte da keine Lust mehr, Fernsehen zu gucken, also Fußball zu gucken. Selbst der Fußball hatte ich da nicht mehr so gereizt. Nee, also irgendwie, also das Tierröschen war interessanter. Ja, so habe ich es noch nie erlebt. Ja. Und naja, ich glaube, das erste Tor habe ich dann geschossen. Aber ich war, also Fernsehen haben wir ausgemacht, kann ich nicht haben dabei. Ne? Also der lief nicht nebenher noch, dass ihr noch mitbekommt, was irgendwie England und Deutschland spielt. Bitte? Das habt ihr nicht nebenher noch mitbekommen, wie England und Deutschland weitergeht. Nein, dann wird Fernsehen ausgemacht. Ja. Aber ich habe hinterher gehört, dass Deutschland, glaube ich, 2-0 gewonnen hat oder 1-0. Ja. Aber es war für mich also irgendwie ein Erlebnis. Und solche Sachen, ja, man auch, lassen wir uns immer was einfallen. Ich meine, auch nach so langen Jahren der Ehe? Ja, immer noch. Toll. Also immer noch. Toll. Aber ich meine, das war für mich also ein Erlebnis, also weil meine Frau, wie gesagt, Lieblingsblume ist Rose. Ja. Und auf die Art und Weise ein Mann, also... Man, jetzt hören ja wahrscheinlich auch viele Fußballfreunde zu. Ja. Vielleicht kommt auch manche Frau mal jetzt auch auf die Idee. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, Günther, dass alle Männer dann die Frau vorgezogen hätten vor dem Fußball. Also ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht war ich auch nervös, weil es 0-0 stand oder irgendwas, ich weiß nicht, hatte auch vielleicht so einen Druck da drauf. Hast du denn irgendwie noch rausbekommen im Nachhinein, ob es bei ihr einen Zusammenhang gab zwischen dem Fußballspiel und ihrer Entblößung und dem Tierröschen? Ja, es ist so. Also sie guckt also ein Fußballspiel, wenn sie weiß, da ist nichts bei zu verlieren, Freundschaftsspiel. Ja. Oder wenn das andere Mannschaften sind. Ne? Aber bei diesem Spiel selber und ich weiß nicht, ich wollte es auch sehen, da... ich weiß nicht, also... Es kann ja sein, dass deine Frau, es gibt ja so verrückte Sachen im Menschen, dass die durch diese Spannung so erregt worden ist, ne, die sie da im Fernseher, durch den Fernseher mitbekommen hat, weil es eben 0-0 stand. Und sie wusste keinen anderen Ausweg mehr als diesen. Ja, sie hat vorher zu mir gesagt, das bringt mir auch richtig feuchte Hände, 0-0 und so weiter, ne? Ja. Und dann ist sie rausgegangen. Und das war ja auch Halbzeit und ich bin im Wohnzimmer geblieben. Ja. Und da hatte sich also da was einfallen lassen. Ja. Und dieses... finde ich heute noch klasse. Wunderschön. Und wer jetzt zuhört, der kennt mich vielleicht sogar. Ich meine, ich sage ja nicht aus welchem Wort ich anrufe. Aber ich dachte, die Geschichte wollte ich doch beitragen. Ist eine Anregung für alle Frauen von Männern, die Fußballfanatiker sind, ne? Ja, oder auch andere Sachen, meine, wenn einer jetzt gerne einen Krimi guckt, genau. Ich weiß nicht, ob es dann hinhaut. Günther, du hast eine tolle Frau, glaube ich. Ja, habe ich bestimmt, glaube ich auch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Robert. Jetzt hätte ich beinahe gesagt 90, ich bin ja wohl Jacke im Kopf, 30 Jahre alt, hallo. Robert. finde ich aber auch. Ja, ne, also Robert, 90 Jahre ein bisschen übertrieben. 90 Jahre hatte ich noch nie hier. Ja, und du kannst mich jetzt hören? Sehr gut, ja. Ja, ich bin echt total baff, dass ich jetzt durchgekommen bin. Ja. Hey, aber wollen wir uns nicht so lange mit der Vorrede aufhalten? Genau, kommen wir zur Sache. Ja, also das war so Mitte Juli. Da bin ich mit einem guten Freund nach Oberhausen gefahren. Da war so eine Veranstaltung, das nannte sich Super Gala 2000. Da wurden so 70er Jahre Game-Shows aufgeführt, so Dalli Dalli und Großer Preis. Mhm. Und das war echt spaßig und so. Und es war auch nicht so voll und es war auch weiter weg von da, wo ich wohnte. Das heißt, oder wohne. Das heißt, ich kannte nicht so viele Leute. Ja, und da fiel mir dann ein Gesicht auf von einer jungen Frau oder sagen wir mal vom Mädchen. Mhm. Und irgendwie habe ich schon von dem Moment an mir so einen Kopf gesetzt, so die möchte ich gerne kennenlernen. Mhm. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass sie so jung ist, wie sie tatsächlich war. Zu dem Zeitpunkt war sie nämlich auch noch 19. Mhm. Naja, aber ich hatte mich so ein bisschen zurechtgeputzt, im 70er-Jahre-Anhat mit breiter Krawatte und großem Kragen und so, wie man das so hatte damals. Ja. Ja, und ich wäre auch vielleicht ganz gerne Kandidat geworden bei diesen Ratespielen, aber ich habe mich dann lieber weg vom Gang so mehr zu dieser Frau hingesetzt und irgendwie da so ein bisschen Kontakt gesucht und mein Freund wurde dann als Kandidat gewählt. Naja, aber ich hatte irgendwie so ein paar Scherzchen gemacht und dann ging auch noch irgendwie, wurde dann 70er Jahre Musik gespielt und dann war so ein bisschen Tanz und ja, und sie hatte auch eine Freundin dabei, ist immer eigentlich eine ganz gute Kombination, zwei Männer, zwei Frauen, obwohl mein Bekannter, mein Freund, der hat eine Freundin und die andere kam auch wohl für ihn nicht so in Frage, aber dafür kam sie dann, also... Das hast du irgendwas gemacht? Ja, wir haben dann, also es wurde dann getanzt und so, und ich bin auch mal rausgegangen, einfach um so ein bisschen so diesen, nicht so ganz so furchtbar viel Interesse zu zeigen. Man kennt das ja, man guckt dann hin, lächelt ein bisschen, dann guckt man wieder weg. Nachher hat sie mir auch bestätigt, dass also sie also dieses Spielchen auch genauso gemacht hat. Immer schön erst hingucken und dann ein bisschen weggucken und so weiter. Aber du hast dann einen ganz speziellen Trick angewandt. Ah, ich sag mal so, ich hab's nicht so mit Tricksereien. Also, aber irgendwas hast du gemacht. Ja, ich würde sagen, ich hatte an dem Abend ein bisschen mehr Mut als sonst. Ich habe dann erstmal so getanzt, wie man so tanzt, so, man kennt das ja. Und irgendwann habe ich sie mir auch mal geschnappt. Und dann habe ich auch mal so, haben wir dann versucht, so ein bisschen zu tanzen, so gut es eben ging. Ja, und das war ja schon mal ganz schön. Und dann haben wir uns draußen hingestellt und sie und ihre Freundin wollten noch in einen anderen Laden. Dann sind wir dann nach Bochum gefahren und... Also waren wir ja schon mal im Gespräch jetzt. Ne? Ja. Man hat sich dann kennengelernt. Eigentlich auf die ganz klassische Weise. Ne? Also diesen, dass man sich versucht, so ganz vorsichtig anzunähern. Ist denn dann noch was Besonderes passiert? Also für mich schon. Also ich bin jetzt nicht so, sag ich mal, du hattest gerade so einen 20-Jährigen. Ich habe den Namen jetzt vergessen, der mit diesem ein bisschen verkehrgefährlich ist. Ja, so. Eduard war das. Ne? Also ich sag mal, wenn ich diese Dreistigkeit oder so, diesen Mut von dem hätte, ich weiß nicht, das fände ich eigentlich... Ja. Du sagst, für dich ist dann noch was Besonderes passiert. Was war das denn? Ja, dann waren wir halt in dieser anderen Diskothek noch und es war ja Mitte Juli, das heißt, man konnte schon ziemlich lange wegbleiben oder wir sind ziemlich lange weggeblieben. Mhm. Dann war es so 5:30 und irgendwie sah ich dann schon die Zeit so davon schwimmen. Mhm. Um 6 Uhr machte der Laden auch zu und dann saßen wir dann an der Tanzfläche und ich habe sie mir dann, also sie kam dann auch näher, saß dann auf meinem Schoß und ich habe dann auch so die Hand so um sie gelegt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, soll ich jetzt hier dieses Spielchen machen, man tauscht Telefonnummern aus und dann weiß man nicht, was kommt und dann erstmal diese 3-Tage-Regel, bevor man dann anrufen darf. Also, was hast du gemacht? Ich habe sie gefragt, dass ich sie gerne wohl mit zu mir nehmen wollte. Und dann kam so das Problem, sie sagte, das ginge wohl schlecht, weil sie Kontaktlinsen trägt. Oh ja, das und Problem. Die muss man wohl in so eine Salzlösung einlegen, nachts oder morgens oder je nachdem, auf alle Fälle muss man sie rausnehmen. Ja. Und ich habe dann schon gedacht, naja, das war's dann wohl. Und das hier war wohl den, dann gesagt, ja, ich könnte vielleicht zu ihr kommen. Ich wohnte in der Nachbarstadt in Essen. Und das passierte dann auch? Ja, erst haben wir uns, ich habe gesagt, vielleicht sollten wir uns mal abseits der Tanzfläche noch vielleicht ein bisschen unterhalten. Und sie hat mich dann gefragt, Robert, sag mir bitte, ob ihr die Nacht miteinander verbracht habt. Die Nacht war schon vorbei. Na ja, gut, aber dann habt ihr miteinander gepennt danach. Ja. Ja. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Wir sind genau zeitmäßig jetzt hingekommen. Du sagst ein klares Ja. Das war so die klassische Annäherung, aber für dich schon eine wichtige und ungewöhnliche Sache, jemanden so klar dann zu fragen. Ne? Also ich glaube, das war so, nicht das allererste Mal, aber ja, einer der wenigen. Also du solltest das demnächst, wenn es denn Not tut, schon öfter noch mal. Ja, ich würde sagen, Not ist immer so ein schlechter Ausdruck. Ich sag mal, dieser Spruch, von wem war der, Nina Hagen? Von Nina Hagen, ja. Das ist besser, ne? Not klingt doof. Wie ging der Spruch von Nina Hagen? Wenn du scharf bist, musst du rangehen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, finde ich auch gut. In diesem Sinne. Tschüss, Robert. Ja, tschüss. Ja. So, das war unsere Sendung Verführungstricks. Ne, wir haben da so einiges gelernt. Wie war das gerade, wie der eine sagte, heute ein bisschen Lust auf Verkehr? Eduard, ne? Eduard. Ja, also in der Technik war Markus Liebetanz und morgen sind wir mit einer offenen Sendung da. Offen für alle eure Themen, wie ihr kennt das ja. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Schöne Nacht, bis morgen.